WDR 5. Neugier genügt. Tango дал мне свободу. Tango hat es mir ermöglicht, meine Gedanken auszuleben. Durch den Tanz habe ich mich selber gefunden und konnte so endlich aus meinem Körper ausbrechen. Viele Menschen denken, dass sie zu alt sind, um sich im Tanz selbst zu finden. Aber beim Tango ist es anders. Tango befreit jeden Menschen. Tango ist absolut für jeden Menschen. Mit geschlossenen Augen gibt sich Ottar der Musik hin. Seine Hand wirkt sehr kräftig. Wenn er die Hand seines Tanzpartners berührt, wirkt seine Hand zart. Die Bewegungen der Männer verschmelzen. Bei der Drehung streichelt Ottar auch mal liebevoll den Bart seines Tanzpartners oder zieht den Körper kräftiger zu sich. Beim Queer-Tango tanzen Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Kerzen erhellen den Raum. Das Licht an der Decke ist gedimmt. An die linke Wand ist der Eiffelturm gepinselt. Die rechte Wand besteht aus Spiegeln. Um die 15 Männer und 15 Frauen begrüßen sich. Küsschen rechts und links. Sie stoßen mit Rotwein an. Ottar steht im weißen Hemd und weiter Anzugshose in der Ecke. Sein blasses Gesicht wirkt sehr streng. Ab und zu fallen seine schwarzen Locken in sein verschwitztes Gesicht. Wenn ein Paar an ihm vorbeitanzt, leuchten seine Augen. Der 28-Jährige leitet den schwul-lesbischen Tango-Verein in St. Petersburg. Heute feiern die russischen Queer-Tango-Vereine ihr 5-jähriges Bestehen. Zu dem Jubiläum sind auch die Gruppen aus Moskau und Kasan angereist. Eine Teilnehmerin bedankt sich bei Ottar für seinen Einsatz. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich an diesen speziellen Tango-Veranstaltungen teilnehme, sagen sie mir, ich soll mich schämen. Ich tue es aber nicht. Die Tango-Tänzer und Tänzerinnen genießen die intime Atmosphäre, die Ottar für sie geschaffen hat. Der Tanzsaal ist versteckt in einer alten, verwinkelten Industriehalle im Zentrum von St. Petersburg. Nur die Teilnehmer wissen, wo und wie der Ort zu finden ist. Die Mitglieder des Queer-Tango-Vereins müssen sich verstecken. Denn in der russischen Gesellschaft werden Schwule und Lesben verachtet und verfolgt. So gibt es Homophobe, die sich im Internet als Schwule ausgeben, ein Treffen organisieren und dann die Betroffenen bedrohen, verprügeln oder foltern. Seit dem Sommer 2013 ist das Leben für Homosexuelle in Russland noch schwieriger geworden. Präsident Wladimir Putin hat damals ein Gesetz unterschrieben, das positive Äußerungen über Homosexuelle als Propaganda einstuft. Öffentliche Aussagen darüber gelten demnach als eine Straftat. Die russische Regierung will damit laut eigenen Aussagen Kinder vor Homopropaganda schützen. Kein Wunder, dass Homosexuelle das Land verlassen oder sich verstecken. Durch die Gesetzeslage können wir keine öffentliche Werbung für diesen Tango-Verein betreiben. Wenn wir es machen würden, kämen irgendwelche Idioten, die anfangen würden, uns zu schlagen. Also muss ich das Ganze mit Fingerspitzengefühl organisieren. Ich versende private Nachrichten mit kleinen Hinweisen an die Teilnehmer, sodass klar wird, wo und wann wir uns treffen. Die Einladungen verschickt Ottar über das soziale Medium Kontaktier. Das ist das russische Pendant zu Facebook. Bisher sind die Geheimtreffen noch nicht aufgeflogen. Alle Tänzer hüten das Geheimnis. Für Ottar hängt viel an dem schwul-lesbischen Tango-Verein. Hier konnte er sich selbst von dem gesellschaftlichen Druck befreien. Diese Möglichkeit will er auch anderen Schwulen und Lesben in Russland geben. Als ich das erste Mal mit einem Mann getanzt habe, da ist mein Kopf explodiert. Das ist heute nicht mehr so. Aber es war etwas, es war ein magisches Gefühl. Dieses magische Gefühl spürt man in den versteckten Räumen des Tango-Vereins. Vor dem Tanzen wirkt alles wie ein Treffen unter Freunden. Sobald die Musik losgeht, gelten die strengen Regeln des temperamentvollen Tanzes. Einer führt, der andere lässt sich führen. Das bedeutet beim Queer-Tango große Konzentration. weil Frauen beim traditionellen Tango nicht führen dürfen und Männer sich nicht führen lassen. Bei dieser Milonga, so heißen Tango-Tanztreffen, können die Tänzer beide Positionen tanzen und genießen gleichzeitig die Erotik des Tanzes. Tango heißt nämlich, alle Sinne stimulieren. Sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Hier sind die Menschen immer sehr intim. Wir sind uns nah, wir schwitzen. Es ist mehr als nur ein Tanz. Wir teilen hier nicht nur Energie, wir teilen hier das intime Gefühl. Durch den Queer-Tango können Otar und die anderen Tango-Fans für einen Moment die Probleme vergessen, die sie außerhalb der Tanzstunden belasten. Sie müssen nicht nur gegen die homophobe Gesellschaft in Russland kämpfen, sondern auch gegen Kritiker aus den eigenen Reihen. Wir haben schon manchmal andere schwulen Aktivisten zu unserer Tanzschule eingeladen, aber sie waren nicht wirklich interessiert. Sie sagten immer, wie könnt ihr nur tanzen, wenn unsere Situation doch eigentlich so scheiße ist? Vielleicht ist es einfach nicht ihr Ding. Die sind halt bessere Aktivisten, wir sind eben bessere Tänzer. Otar sieht den schwulen und lesbischen Tango als seinen Beitrag für den lesbisch-, gay-, bi- und Transgender-Aktivismus in Russland. Mit dem Queer-Tango will er den Menschen Mut machen. Der Tanz soll vom gesellschaftlichen, vom emotionalen und vom sexuellen Druck befreien. Tango is a language. Let's start with that. Tango ist eine Sprache für sich, eine eigene Sprache zwischen zwei Körpern. Manchmal kannst du sagen, es ist eine Sublimation. Weißt du, was ich meine? Der Ausgleich für Sex. Queer Tango. Für Otar ist es der Tanz der Freiheit. Mit 22 hat er das erste Mal den Tanzkurs in St. Petersburg besucht. Er sah in dem Tanzverein eine Alternative zu den versteckten schwulen Diskotheken, wo es seiner Meinung nach nur um Oberflächlichkeiten geht. Erst beim Tango fand Otar, was er gesucht hat. Zuneigung, Gespräche, Freunde und Halt. Ich bin mittlerweile seit anderthalb Jahren verheiratet. Vor 3 Jahren haben wir uns hier in der Tanzschule kennengelernt. Mein Mann und ich haben in Dänemark geheiratet. In einigen Ländern dieser Welt werden wir als Ehepaar akzeptiert. Aber nicht hier, nicht in Russland. Die politische Situation belastet den 28-Jährigen sehr. Seine Familie stammt aus Georgien, ein Land, das mal zur Sowjetunion gehörte. Seine Sexualität, wie die von vielen Jungs aus der ehemaligen Sowjetunion, wurde von seiner Familie nicht akzeptiert. Hauptberuflich arbeitet Otar als Zahnarzt in einer Privatklinik. Auch dort wird schlecht über Homosexuelle geredet. Nirgendwo kann ich offen leben. Es geht mir nicht darum, meinen Partner in der Öffentlichkeit zu küssen oder Sex in der Öffentlichkeit zu haben. Ich will über mich reden. Aber hier geht es wieder los. Als Leiter einer Queer-Tango-Schule werde ich immer wieder Probleme haben. Deshalb überlegen Otar und sein Ehemann, alles aufzugeben und nach Israel auszuwandern. Dort seien die Menschen in ihren Augen schwulenfreundlicher. Die beiden möchten eine Familie mit Kindern gründen, aber das ist für schwule Paare in Russland nicht möglich. Selbst wenn sie es versuchen würden, es wäre sehr kompliziert. Wir haben 2 Freundinnen, die Kinder hier in Russland haben, aber immer unter Angst leben. Sie verheimlichen, dass sie eine Familie sind. Die eine Frau ist offiziell die Mutter, die andere ist offiziell die Tante. Wenn die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gehen, müssen sie es sicherlich verheimlichen. Ich will nicht mit so einer Lüge leben. Und für die Kinder ist so etwas gar nicht gut. Otar und sein Ehemann haben aber noch nicht genug Geld zusammen, um Russland zu verlassen. Auch hat Otar das Gefühl, seine Aufgabe in St. Petersburg noch nicht erfüllt zu haben. Er will weiterhin einen Lebensraum für Schwule und Lesben schaffen. Egal, was die Gesellschaft denkt. Egal, wie die Stimmung in der eigenen schwul-lesbischen Community ist. Egal, was seine Arbeitskollegen oder seine Eltern sagen. Jetzt im April wird Otar das internationale Queer-Tango-Festival in St. Petersburg veranstalten. Dort sollen sich schwule Tango-Vereine aus der ganzen Welt treffen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und natürlich, um gemeinsam zu tanzen. Zwar besteht die Gefahr, dass das Festival öffentlich wird und es zu Problemen mit homophoben Gruppen kommt. Dieses Risiko will Otar aber eingehen. Sein Tangoverein gibt ihm die nötige Kraft dafür. Wenn ich mir die Tango-Gruppe angucke, bin ich glücklich. Ich schaue auf die Leute und denke mir, wow, ich gebe euch den Raum, ihr fühlt euch frei und lernt, wer ihr selbst seid. Es ist ein tolles Gefühl, wenn du siehst, dass sich die ganze Arbeit lohnt. Es ist einfach wunderbar. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.